Im Moment brauchen sie dich. Aber wenn nicht, verstoßen sie dich wieder. Wie einen Aussätzigen. Weißt du, ihre Moral, ihr Kodex, ist ein schlechter Witz. Am erträglichsten gibt es sich ohne Regeln auf dieser Welt. Ohne Regeln. Thank you. Hammer!